alle Macht, die geht vom Volke aus. Hab ich gedacht, nur lernte daraus, dass ich heute nur entscheiden kann, was abends läuft im Fernsehbuch an. Da bin ich frei und darf sogar wählen, mit welchem Bier ich mich nach Feierabend quäle. Wem das nicht reichen sollte, dem wird schon klar, er gehört allein der Bilder, den GmbH. Erhöht die Steuern und nehmt mich doch aus. Die Zahlen gern und lernt daraus, dass ohne mich nicht funktionieren kann. Denn ich bin wichtig in diesem Land. Ich halte eure Motor stets am Laufen, müsste dafür nur meine Seele verkaufen. Und meinen Restverstand, den brauch ich nicht mehr, denn so lebt es sich wirklich unbeschwert. In der Nacht, da platzte mir doch dieser Seifenblasentraum. Ich saß